одна кіна. Ich sag es dir, das war mein Traum schon immer. Wir fahren nach Shanghai, wo Frauen kochen Reis und lassen uns verwöhnen, wir sind frei. Shanghai, Shanghai, es ist Chinas Königsreich. Shanghai, Shanghai, schenk mir Sonne, gib mir Reis. Shanghai, Shanghai, ich verliere keine Zeit, weil ich bin schon auf der Suche nach Shanghai. Gerne hier noch lange bleiben und mich von diesen Frauen noch verzaubern. Nun muss ich wieder fahren, zurück zu meiner Heimat. Es war so schön mit dir, Shanghai, goodbye. Shanghai, Shanghai, es ist Chinas Königsreich. Shanghai, Shanghai, schenk mir Sonne, gib mir Reis. Shanghai, Shanghai, ich verliere keine Zeit, weil ich bin schon auf der Suche nach Shanghai. Shanghai, es ist Chinas Königsreich. Shanghai, Shanghai, schenk mir Sonne, gib mir Reis. Shanghai, Shanghai, ich verliere keine Zeit, weil ich bin schon auf der Suche nach Shanghai.